1. Daher Sultan Bezalel, Oholiab und Al-Andran Kunstfertigen Personen, denen Jahwe besondere Fähigkeiten und Einzig Verlihen hat, die Arbeiten auszuführen, samtlich für die Errichtung des Heiligtums erforderlichen Aufgaben übernehmen. 2. Daraufhin rief Mose Bezalel, Oholiab und Al-Kunstfertigen Männer zusammen, die Jahwe mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet hat und die sich bereit fühlten, die Arbeiten auszuführen. 3. Sie erhielten von Mose Albetrage, die Israeliten für die Arbeiten im Heiligtum gespendet hatten, wobei das Volk weiterhin jeden Morgen freiwillig gaben bracht. 4. Daraufhin unterbrechen al Handwerker, die in den verschiedenen Arbeiten für das Heiligtum beteiligt waren, ihre jeweilige Tätigkeit. 5. Sie berichteten Mose, dass das Volk wesentlich mehr Material spendet, als für die Ausführung der von Jahwe befohlenen Arbeiten tatsächlich benötigt wird. 6. Mose ließ daraufhin im Lager verkünden, dass Wedermannen noch Frauen weitere Betrage für das Heiligtum und Fertigen Sultan, wodurch das Volk darin gehindert wird, zusätzlich Gaben zu bringen. 7. Denn es war bereits ausreichend, je sogar überreichlich Material vorhanden, al erforderlichen Arbeiten vollständig auszuführen. 8. Die Kunstfertigen Arbeiter stellten die Stiftschat aus zen Teppichen her, die aus geswerntem Bisses, blauem und rotem Purpur soe Karmesin gefertigt und kunstvoll mit Karubemusten vers hen waren. 9. Jeder dieser Teppich massacht tunzwanzigellen in der Lange und via Ellen in der Breit, wobei al Teppich die Gleichen abmessengen aufwiesen. 10. Erwerben Jewels fünf Teppich miteinander zuzwei größeren Einheiten. 11. Und den Randen der Orsisten Teppich Bader Haften Brach zu Schlaufen aus Blauem Purpuren. 12. Er befestigt 50 Schlaufen an einem Teppich und weitere 50 Schlaufen am Rand des gegenüberliegenden Teppichs, so dass sie sich genau gegenüberlagen. 13. Anschließend stellte 50 Goldin Haken her, mit denen die Teppich zusammenfügt, so dass die Stiftschat ein einzig, zusammenhängend Struktur bildet. 14. Des Weiteren fertigte 11 Teppich aus Siegenharen, die als Zeltubedeckung für die Stiftschat dienen sollten. 15. Jeder dieser 11 Teppich war 30 Ellen lang und via Ellen Brighton bis aus Sommet ein einheitliches Maß. 16. Erwerben 5 dieser Teppich zu einer Einheit und die restlichen 6 Teppich zu einer weiteren Einheit. 17. Und den Randen der Orsisten Teppich Bader Haften befestigt, Jewels 50 Schlaufen. 18. Anschließend stellte 50 Kupfern Haken her, die Baden Teil des Zeltdecks zu verbinden, so dass es ein vollständig Abdeckung bildet. 19. Danach fertigt ein weitere Abdeckung für das Zelt aus rockgefarbten Widerfellen und darüber noch ein Deck aus Sikufellen. 20. Weiterhin stellte die aufrechtstehenden Bretter für die Stiftschat aus Akazienholz her. 21. Jeds Brett war zen Ellen lang und anderthalb Ellen breit. 22. Jeds Brett war mit zwei miteinander verbundenen Zapfen vers hen, auf dies Weise wurden Albretter der Stiftschat gefertigt. 23. Für die Sudzeit der Stiftschat fertigte zwanzig Bretteren. 24. Unter diesen zwanzig Bretten befestigte wirzig Silben Fass, Jewel Sway Fass unter jedem Brett für dessen Beidzapfen. 25. Ibenso fertigte für die Nordseite der Stiftschat zwanzig Bretteren. 26. Dies Bretter waren ebenfalls mit wirzig silbernen Fassen ausgestattet, Jewels Zweifass unter jedem Brett. 27. Für die Westseite der Stiftschat stellte sechs Bretter her. 28. Zusatzlich fertigte zwei Bretter für die Eckbereich der Stiftschat und der Rückseite. 29. Dies Eckbretter waren unten und oben doppelt ausgefüllt, im einen einzelnen Ring aufzunehmen, dies Word bei den Eckbretten angewendet. 30. Insgesamt gab es somit Eckbretter für dies Seat, die mit sechsen silbernen Fassen vers hen waren, Jewels Zweifass unter jedem Brett. 31. Des Weiteren fertigt. 5 Riegel aus Akazienholz für die Bretter der einen Langseite der Stiftschatten. 32. Fünf weitere Riegel waren für die Bretter der anderen Langseite bestimmt und fünf Riegel für die Bretter der westlichen Rückseite der Stiftschat. 33. Der mittlere Riegel wird so angebracht, dass in der Mitte der Bretter von einem Ende zum anderen durchlief. 34. die Bretter Werden mit Gold überzogen, Ort die Goldenen Ringe, diese Aufnahme der Regel dienten, so I die Regel selbst Werden mit Gold verkleidet. 35. Anschließend fertigte den Vorhang aus Blauem und Rotem Purpur, Karmesin und Geswirntem Bissesen, der Kunstvoll mit Karubenmusten versiert war. 36. Dazu stellte via Solen aus Occasionholzher, die mit Gold überzogen und mit Goldenen Haken versa, für die Solen Gosse via Silben Fass. 37. Des Weiteren fertigt einen Vorhang für den Eingang der Stiftschatten, der aus Blauem und Rotem Purpur, Karmesin und Geswirntem Bissis in Kunstvolle Stickerei gefertigt war. 38. Dazu gehorten fand Solen mit ihren Haken, deren Kapitel und Verbindungsringe mit Gold überzog, warend ihr fand fass aus Kupfer gefertigt werden.